Erst als Jesus in Bethlehem in Judä geboren wurde, während König Herodes regierte, kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Zweiter, sie fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Dritter, als König Herodes das hörte, war er sehr beunruhigt, und ganz Jerusalem war es mit ihm. Vierter, deshalb rief er alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und fragte sie, wo der Christus geboren werden sollte. Fünfter, sie antworteten ihm, in Bethlehem in Judä, denn so hat es der Prophet geschrieben, Sechster, und du, Bethlehem im Land Juda, bist keineswegs die kleinste unter den wichtigen Städten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher kommen, der mein Volk Israel führen wird. Siebter, danach rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und fragte sie genau, wann der Stern erschienen war. Achter, er schickte sie nach Bethlehem und sagte, geht und sucht genau nach dem Kind. Wenn ihr es gefunden habt, sagt es mir, damit auch ich hingehen und es anbeten kann. Neunter, nachdem sie den König gehört hatten, gingen sie los. Und siehe, der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, zog vor ihnen her, bis er über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Zehnter, als sie den Stern sahen, freuten sie sich sehr. Elfter, sie gingen in das Haus und sahen das Kind mit seiner Mutter Maria. Sie fielen nieder und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Schätze und gaben ihm Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Zwölfter, weil sie aber im Traum eine Warnung erhielten, nicht zu Herodes zurückzukehren, reisten sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Dreizehnter, nachdem die Weisen gegangen waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und fliehe nach Ägypten. Bleib dort, bis ich es dir sage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Vierzehnter, Josef stand auf, nahm das Kind und seine Mutter in der Nacht und floh nach Ägypten. Fünfzehnter, dort blieben sie, bis Herodes starb. So erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Sechzehnter, als Herodes merkte, dass die Weisen ihn getäuscht hatten, wurde er sehr wütend. Er schickte Soldaten und ließ alle Jungen in Bethlehem und der ganzen Umgebung töten, die 2 Jahre alt oder jünger waren. Dies entsprach der Zeit, die er von den Weisen erfahren hatte. 17. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia gesagt wurde, 18. Ein Schrei wurde in Rama gehört, großes Weinen und Klagen. Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr da. 19. Nachdem Herodes gestorben war, erschien Josef in Ägypten im Traum ein Engel des Herrn. 20. Der Engel sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh ins Land Israel zurück, denn die Leute, die das Kind töten wollten, sind gestorben. 21. Josef stand auf, nahm das Kind und seine Mutter und ging ins Land Israel. 22. Als er jedoch hörte, dass Archelaus nach dem Tod seines Vaters Herodes König in Judä war, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Aber weil er im Traum eine göttliche Anweisung erhielt, zog er sich in die Gegend von Galiläa zurück. 23. Dort ließ er sich in einer Stadt namens Nazareth nieder. So erfüllte sich, was durch die Propheten gesagt wurde, er wird Nazaräer genannt werden.